weiß eigentlich nicht, was ich hier eigentlich sei. Total ahnungslos. Überflüssig. Nicht wichtig. Um meine Gedanken zu lesen, brauchst du nicht mal eine Übersetzung, Zap. Ich bin taub, ich bin stumm und hab überhaupt keine Meinung. Das Einzige, was ich hab, ist WhatsApp. Wer tanzt und tanzt und tanzt denn ohne Füße? Wer singt denn ohne einen Mund? Was sollte ich denn eigentlich dazu sagen? Denn die anderen wissen sowieso. Glaubt den anderen, denn ich selber trau mir ja nicht zu, etwas zu wissen. Glaub ruhig, was die einen sagen. Trau auch ruhig den anderen. Schwimm mit dem Strom, denn anders ist es ganz schön unangenehm. Und oh. Ich hab keinen Willen, es zu verstehen. Ich hab keine Ahnung, was da draußen läuft. Ich hab keine Ahnung, wer mich bestimmt und keine Ahnung, ob mich das stört. Ich weiß eigentlich nicht, was ich eigentlich soll. Meine Gedanken zu lesen, brauchst du nicht mal eine Übersetzung, Zap. Ich bin taub, ich bin stumm und hab überhaupt keine Meinung. Das Einzige, was ich hab, ist WhatsApp. Wer tanzt und tanzt und tanzt denn ohne Füße? Wer singt denn ohne einen Mund? Was sollte ich denn eigentlich dazu sagen? Denn die anderen wissen sowieso. Glaub den anderen, denn ich selber trau mir ja nicht zu, etwas zu wissen. Glaub ruhig, was die einen sagen. Trau auch ruhig den anderen. Schwimm mit dem Strom, denn anders ist es ganz schön unangenehm. Und oh. Ich hab keinen Willen, es zu verstehen. Ich hab keine Ahnung, was da draußen läuft. Ich hab keine Ahnung, wer mich bestimmt und keine Ahnung, ob mich das stört. Ich weiß eigentlich nicht, was ich eigentlich soll.